doch heute sehe ich ein, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich liebe dich noch immer, so wie am ersten Tag. Just leave.